was sein. Das Seine. Haben Zoll, Steuern und Gaben. Zoll, Steuern und Gaben muss Obrigkeit haben. Man weigere sie nicht, man weigere sich nicht, man weigere sich nicht der schuldigen Pflicht. Das Herz im Höchsten alleine, dem Höchsten alleine. Doch bleibt das Herz im Höchsten alleine. Doch bleibt das Herz im Höchsten alleine. Das Seine. Nur jedem das Seine.